Thank you. wundervolle Dinge zu zeigen. Deine Seele wird mir zerschmettern. erfolgreich abgeschlossen. We'll be right back. want information. Information. im rosa Schlafanzug vom Videogerät, vom Winden verweht, im rosa Schlafanzug vom Videogerät. Deutschland im Herbst, die Lämpchen blinken rot und grün, Klick rastet die Kassette ein, das Bild erscheint jetzt auf der Screen. Wir nehmen Platz und tauchen ein, im rosa Schlafanzug vom Videogerät, vom Winde verweht, im rosa Schlafanzug vom Videogerät. Deutschland im Herbst, King Kong sagt uns guten Tag. Spul mal kurz zurück, die Szene muss ich nochmal sehen. Die war zu schön, im rosa Schlafanzug vom Videogerät, vom Winde verweht, im rosa Schlafanzug vom Videogerät. Deutschland im Herbst, da steck ich was rein, da hol ich was raus, und wenn ich nicht mehr kann, mach ich's aus. Im rosa Schlafanzug vom Videogerät, vom Winde verweht, im rosa Schlafanzug vom Videogerät. Deutschland im Herbst, seit das Video hier steht, ist die Bude immer voll. Es erhöht sich das Vokabular, es erhöht sich das Vokabular, es erhöht sich das Vokabular, es erhöht sich das Vokabular.

Grüße, mein Interface. Wenn du einmal krank bist, stelle ich mich stur und verkrieche mich so lang zur Reparatur. Keine andere Frau fingert mehr an mir rum. Mein Monitor bleibt aus und ich bleibe stumm. Oh, bin Ekel, ich bin Lust. Asche, Pest, Moral des Fächers. Narkotisierte, wilde Tiere. Ich war lange nur das eine. Sex für dich und mir das meine. Aktiv. Aktiv. Wir sind hier. nicht wollen, dass es sich bewegt. Ich sage euch, was das bedeutet. Ich sage.

verlierst du Kontrolle. Verlierst du Kontrolle, dann fehlt dir der Halt. Und fehlt dir der Halt, vermisst du den Mut. Du spürst kalte Angst in deinen Adern. Bestimme den Abgang und wähle ihn selbst, solange es noch geht. Solange es noch geht. We'll be right back.

Yeah. черно-голубая я, а он никак не спит. Нет спасения из меня, никто его не слышит. Тише стук и снова в люке тишина стоит. Тук-тук, никто не стучит. Тук-тук, shake your mind.